Ja, hallo und herzlich willkommen zum E-Government-Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und heute begrüße ich in meinem virtuellen Studio einmal Faruk, hallo, und einmal Markus. Ich grüße euch. Bevor wir zur Vorstellungsrunde kommen, wir werden uns heute über das Thema Datenstrategie der Bundesregierung unterhalten und diese beiden Herren sind wirklich Experten in dem Bereich. Wir hätten noch eine Dame dabei gehabt, aber die muss aufgrund der Schneemassen leider absagen. Aber die kriegen wir vielleicht gelegentlich mal wieder in einem anderen Podcast zu hören. Also, hallo Faruk, grüß dich, wer bist du? Hallo Thorsten, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Das ist schon mein zweites Mal. Ich heiße Faruk, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Politea. Wir sind ein sogenanntes GovTech-Startup, das heißt ein Technologie-Startup, das sich auf die öffentliche Verwaltung fokussiert. Wir helfen Entscheiderinnen und Entscheidern in der öffentlichen Verwaltung mit Daten bessere Entscheidungen zu treffen, besser zu steuern. Wir haben Produkte entwickelt, die Daten extrahieren aus Fachverfahrenssystemen, also Daten, die quasi schon in der Verwaltung erhoben sind und vorhanden sind, bereiten die Daten auf, visualisieren diese, machen auf den Daten Prognosen und zum Beispiel Use Cases sind Kita-Bedarfsplanung oder die demografische Entwicklung einer Kommune oder die Haushaltsvisualisierung. Oder eben das Monitoring des Covid-19-Infektionsgeschehens an Schulen für Länder. Unterschiedliche Anwendungsfälle, wie gesagt, auf Kommunen, Länderebene, vielleicht auch mal im Bund. Und deswegen finde ich die Datenstrategie natürlich auch spannend, weil das sehr stark das berührt, was wir jetzt im Kontext von Verwaltung machen. Genau, vielen Dank, herzlich willkommen. Markus, wer bist du? Ich bin ein Datenschutz- und Open-Data-Aktivist. Ich beschäftige mich mit beiden Bereichen. Ich habe eine Vergangenheit im politischen Bereich, Landtag, Bundestag, Kommune und habe mich damit auch sozusagen mit der Strategie beschäftigt und war gespannt über die Inhalte. Okay, schön, dass ihr beide da seid und dann fangen wir doch gleich mal an und gucken uns dieses lange Papier an. Was steht denn da eigentlich drin? Ihr habt das ja beide gelesen, ich natürlich auch. Wer mag mal kurz zusammenfassen? Markus, du vielleicht? Ja, da sind ganz viele Punkte drin zum Thema Wohlstand für alle und wie man Datennutzung einfacher machen kann, Datenräume, Datenverbreitung. Also wie stellt man Daten bereit, wie kann man darauf zugreifen und wie kann man sie dann nutzen für Geschäftsmodelle oder Ähnliches. Vorne drin steht auch drin, dass man die Datennutzung natürlich auch nach ethischen Prinzipien und ethischen Grundsätzen orientieren muss. Und dazu eine Strategie zu hat. Es ist im Wesentlichen eine lange Punkteliste an einzelnen Projekten, die zusammengetragen worden ist, was die Bundesregierung plant, was sie vorhat, welche rechtlichen Rahmenbedingungen sie schaffen möchte und welche konkreten Projekte sie zur Umsetzung angestrebt hat. Paul, hast du da noch Ergänzungen oder? Nee, das passt. Okay. Ich würde dann sonst mit Einschätzungen einsteigen. Dann steig sofort ein. Genau, also was mir aufgefallen ist, also ich fand es einen guten Wurf, erstmal, dass überhaupt was zu dem Thema kommt, weil das ganze Thema strategisch ja noch nicht so auf der Bundesebene angegangen worden ist. Ich glaube, dass die Ressorts tatsächlich viel machen. Und da würde ich dir zustimmen, Markus, es hat einen roten Faden, ne? Aber im Grunde ist dann doch sehr, sehr viel Auflistung von Maßnahmen, die passiert sind. Und das ist mir eigentlich direkt auch aufgefallen, also da stimme ich dir einfach zu. Es sind sehr, sehr viele Maßnahmen, auch ganz klar, welches Ressort macht welches Projekt. Und die Frage ist sozusagen, wie man jetzt mit der Strategie das in der Implementierung auch zusammenbinden kann. Genau, da sind sehr viele Worte drin, die auch quasi neu sind in dem Kontext. Also hat man von Depersonalisierung gesprochen statt Anonymisierung von Daten. Also wie kann man quasi personenbezogene Daten nutzbar machen? Da steht ganz viel drin zum Thema digitale Souveränität, ohne dass das groß mal definiert worden wäre. Und auch die ethischen Grundsätze und Prinzipien, die angesprochen sind, sind auch nicht benannt worden. Also bei der Strategie hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Ist tatsächlich eher eine Auflistung von Punkten, die aus den einzelnen Ressorts zugeliefert worden sind, die dann natürlich auch schön klingen sollen. Und bei vielen Punkten dachte ich so, okay, das sind viele gute Maßnahmen dabei. Das sind aber auch einige Maßnahmen dabei, wo ich dachte, okay, also Faktencheck mal machen oder was meinen Sie damit eigentlich? Weil vielleicht sind viele Dinge, die gut klingen, auch nicht wirklich immer schön oder gut. Jetzt haben wir ja eingangs schon mal gesagt, es geht hier um Wohlstand für alle. Das ist natürlich direkt der Aufmacher von diesem Entwurf. Was ist denn da ganz konkret gemeint? Habt ihr das rauslesen können? Es geht darum, mit einer Dateninfrastruktur, einer gemeinsamen Vernetzung von Daten, die Nutzbarmachung und quasi auch das Schaffen neuer Geschäftsmodelle zu vereinfachen und auch die Rechtsnutzung von neuen Möglichkeiten einfacher zu machen. Also man sagt, okay, momentan hat man als Problem identifiziert, dass viele KI-Anwendungen oder datengetriebene Geschäftsmodelle in Deutschland nicht anlaufen oder dass man da einen Bogen macht, weil man Angst hat wegen Sanktionen aus dem Bereich Datenschutz oder dass man nicht sicher ist, wie man die Daten gut weiter nutzen kann. Und da möchte man jetzt Hürden und Beschränkungen minimieren, damit Wissenschaft und Wirtschaft besser mit Daten umgehen können. Ganz nebenbei ist manchmal auch die Zivilgesellschaft erwähnt, aber im Wesentlichen geht es darum, dass die Wirtschaft besser auf Daten zugreifen kann und besser Daten nutzen kann. Okay, von dass die Zivilgesellschaft auf Daten zugreift, ist nicht die Rede von, oder habe ich da was überlesen? Das ist auch mit drin, also es gibt das Kapitel über Datenräume, also quasi Datenanlagen, wo man sagt, okay, da stellt man Daten bereit. Da heißt es, es soll auch einen Datenraum der Verwaltung geben. Und überall dort, wo es keine zwingenden Gründe für einen geschlossenen Raum gibt, soll es auch einen offenen Raum geben, in dem Daten frei verfügbar sind. Das klang jetzt erstmal alles so nach Open Data Portalen im alten Wording. Das neue Wording ist Datenraum. Es ist aber wenig drin über Lizenzen oder über Nutzungsmöglichkeiten. Es konzentriert sich tatsächlich eher auf den wirtschaftlichen Aspekt in der Verwertung der Daten. Vielleicht auch mal eine Frage in Richtung Farok. Hast du was gelesen von Schnittstellen oder Ähnlichen? Also diese Datenräume müssen ja irgendwie auch maschinenlesbar zugreifbar sein. Ja, nicht so wirklich. Also ich kann es ja nur aus der Praxis der Verwaltung erklären. Open Data sozusagen würde anders laufen, wenn das, was unter der Haube passiert, nicht so viel Fahrtabhängigkeit hätte, die wir aufgebaut haben, ne, über die Jahrzehnte. Und wir wissen selber aus unserem Alltag, also man muss schon nochmal tiefgreifen in so ein Fachverfahren und verstehen, was für eine Datenstruktur da vorherrscht. Und dann gibt es sehr, sehr viele verschiedene Fachsysteme und Fachverfahren. Wir reden da jetzt nur von der Kernverwaltung, dann gibt es zum Beispiel noch die Stadtwerke, da ist ja auch nochmal sehr viel. Und dadurch, dass nicht alles konsolidiert ist und es jetzt in einigen Bereichen Standards gibt, aber in vielen im Grunde noch nicht, ist es natürlich eine große Hürde zu dem Ganzen. Und das ist mir jetzt zumindest bei dem ganzen Thema. Es gibt ein Kapitel, ne, wo man sagt, den Staat zum Vorreiter machen. Das heißt, wenn der Staat die Daten selbst nutzen kann, dann könnte er sie auch potenziell anonymisiert teilen. Und dann hätten wir auch das Open-Data-Thema gelöst. Hat es jetzt zumindest noch nicht so prominent ausgelesen. Ja, also es gab die These, dass es leistungsfähige und nachhaltig ausgestaltete Dateninfrastrukturen geben muss, als Voraussetzung für Innovation. Ja, also es braucht eine funktionierende Linked-Data-Umgebung, semantische Erfassung der Informationen, um dann innovativ tätig sein zu können. Jetzt haben wir bei vielen Firmen gesehen in der Vergangenheit, das ist eventuell gar nicht notwendig. Also Google hat auch angefangen, ohne dass eine solche Infrastruktur da ist. Aber jetzt möchte man quasi diese Infrastrukturen aufbauen und dazu hat man auch im Bereich Souveränität ganz viel über eine Gaia-X-Plattform geschrieben, in der dann quasi Daten sicher oder Daten und Dienstleistungen sicher angeboten werden sollen. Also so eine sichere europäische Insel, so eine Cloud, in der dann Daten bei Treuhändern geparkt werden sollen. Weil du gerade sagst, Treuhänder, ist da irgendwo aufgelistet, wer diese Treuhänder denn sein können? Sind das Behörden, sind das Rechenzentren, ist es irgendeine Vereinigung oder ein Verein? Das sind Wirtschaftsteilnehmer, die sich dann organisieren können in Genossenschaften oder in Non-Profits oder auch in einem Joint Venture. Das ist da offen. Aber da geht es vor allen Dingen quasi um die Schaffung von wirtschaftlichen Akteuren, die ohne Profite an den Daten zu machen, als neutrale, in Anführungszeichen, Anbieter von Datenräumen agieren sollen. Das heißt, es wird hier sollen ja Datenplattformen quasi geschaffen werden, die durchaus dann betrieben werden können von Mittelständlern oder Großunternehmen oder Non-Profit-Organisationen. Genau, also KMUs sollen sich zusammenschließen zu Verbünden, sollen dann Daten miteinander teilen können über sichere Standards und Verfahren in einer sicheren Datencloud. Und da gibt es ja dann auch dieses GaiaX-Projekt, wo man ja sozusagen über mehrere Anbieter hinweg eine gemeinsame standardisierte Cloud-Lösung bauen möchte, damit man quasi seine Lösung von einem RZ-Dienst umziehen kann. Also eine Art föderierte Google Cloud auf europäischen Rechenzentren. Okay, VOG, jetzt seid ihr ja auch ein KMU. Könntest du dir vorstellen, dass ihr da irgendwie mitmacht? Oder ist es überhaupt eine Option, da mitzumachen? Durchaus. Also man muss ja unterscheiden zwischen Infrastruktur und Anwendungen. Also wir sind ja sozusagen stärker auf der Anwendungsseite, aber gleichzeitig, weil wir Daten aus On-Premise-Systemen zum Beispiel anonymisieren und aggregieren, haben wir dann irgendwie natürlich auch eine Infrastruktur geschaffen für aggregierte Daten. So, deswegen sind es eigentlich für uns beides durchaus spannend. Ich glaube, das Treuhandthema wird dann sehr spannend, wenn sich wirtschaftliche, also Daten von Privatunternehmen zur Verfügung gestellt werden und vom Staat, ne? Wenn man dann eben beide Seiten nutzt. Ich glaube, das, was ja gemacht wird, ist, also Open Data funktioniert nicht besonders in Deutschland, aber der Ansatz ist ja, dass die hoheitlich erhobenen Daten zumindest der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Wo wir ja noch sozusagen, wo das Neue und das Spannende an der Datenstrategie ist ja, dass man sagt, es müssen auch wirtschaftliche oder privatwirtschaftlich erhobene Daten, die zumindest, als ich es verstanden, öffentlich relevant wären, dass die zumindest anonymisiert in irgendeiner Form auswertbar sind und weiterverwertbar sind. Und die sollen ja dabei helfen, dass es funktioniert. Das ist natürlich ein deutlich größerer Use Case. Wir würden es immer aus Sicht betrachten, also wie könnte die Verwaltung ihre Arbeit dadurch besser machen, wenn sie an bestimmte Daten Zugriff hätte, dadurch Dinge ableiten könnte, also durchaus offen gegenüber, da sozusagen auf der Anwendungsseite was zu schaffen. Ob wir jetzt Infrastruktur da reingehen, das ist zum strategisch ein anderer Schritt, könnte ich jetzt aus dem Bauch heraus nicht sagen. Mhm. Jetzt gibt es ja dieses Dashboard Deutschland. Das ist in meinen Augen so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was die Datenstrategie angeht. Seht ihr das ähnlich oder habt ihr euch das schon mal angeschaut, dieses Dashboard Deutschland? Ja, also ich habe es mir angeschaut. Das ist ja sozusagen der erste Versuch. Wir machen ja auch Dashboards für die Verwaltung. Dashboards helfen in dem Sinne ganz gut zu zeigen, visuell, was mit Daten passiert. Ein Dashboard heißt noch lange nicht, dass da was bei rumkommt. Ne? Also man muss schon das Richtige vorher zusammenführen, die richtigen Berechnungen machen und das auch kontextualisieren und dann gegebenenfalls kommt eine gute Entscheidung bei rum. Aber ich finde, das hilft immer, ist besser, als wenn man jetzt irgendwie eine PDF oder eine XLS auf eine reine Rohdaten runterladen muss und dann erst irgendwie so diejenigen, die ein paar Spezialisten den Mehrwert erkennen. Das macht es halt zugänglich für viele Zielgruppen. Aber das Wichtigere ist eigentlich, das wird ja nicht das Entscheider-Tool sein für die Verwaltung, sondern es soll ja einen Vorgeschmack geben, wie du es gesagt hast, Thorsten. Das Spannende ist halt ein klares Bekenntnis dazu, dass die, und das fand ich ganz gut, dass die Bundesregierung und generell die Ressorts das jetzt einsetzen sollen in ihre Arbeit. Das heißt, das soll einfach anstoßen, dass sie sich Gedanken machen sollen, wo könnten Dashboards eben eine Rolle spielen. Und das kennen wir ja auch. Wir wissen ja, wie Ministerien aufgebaut sind. Daten werden oft noch in Vermerke gepackt und dann sind die nackten Zahlen dort und Zusammenhänge. Einige können das aus Tabellen, das herauslesen, aber Visualisierungen helfen oft, Zusammenhänge schneller zu verstehen. Ja, was mich persönlich an dem Dashboard Deutschland ein bisschen stört, ist nicht die schön aufbereiteten Grafiken, weil die sind gut. Also das sind so gut, wie man es gerade so machen kann. Mich stört, dass ich nicht an die Rohdaten dahinter komme. Genau, da gibt es eine Quellenangabe, ne? Sowas wie hier 1.2. Quelle Statistisches Bundesamt, aber kein Link, kein direkten Link auf die Tabelle. Das macht es natürlich schwierig, das nachzuvollziehen. Also so eine Art zweite Online-Zeitung, wo ich keinen Link habe zu den Originalquellen, ist ja eigentlich nicht wirklich hilfreich. Ja, es hilft mir nicht beim Erschließen der Daten. Es regt auch nicht an, die Daten sich anzugucken und zu reflektieren oder eigene Statistiken zu machen. Das ist ein reines Consumer-Dashboard. Kann man lesen, kann man angucken. Das war es dann aber auch. Und das ist auch vielleicht nicht das, was man haben möchte, wenn man Kompetenz stärken möchte. Also wenn man Leuten beibringen möchte, mit Daten umzugehen, dann möchte ich sie eigentlich dazu hinführen, sich auch die Daten anzugucken und die zu verstecken und zu sagen, ich präsentiere nur ein paar schöne Grafiken, hat, glaube ich, wenig Mehrwert. Würde ich dir zustimmen. Tatsächlich meinte ich ja so ein bisschen, ne, da ist ja kein direkter Use Case drauf. Das heißt, wenn der Use Case sein soll, dass man die Kompetenz stärkt, dann hätte man das eigentlich als eine Art Daten-Journey bauen sollen, ne? So eine Reise durch von Rohdaten zur Visualisierung. Und eher sozusagen eher Meta, ne? Wie mache ich das eigentlich? So ist es eher wahrscheinlich, ich vermute mal, die Quellen existieren irgendwie auf dem Genesis-Portal und dahinter liegen dann die Excels und CSVs. Aber dass sie nicht verlinkt sind, das zeigt natürlich auch den Charakter des Projekts. Ja, was ich auch schade finde, ich hatte damals, als das gelauncht wurde, direkt auf Twitter nachgefragt, wie offen diese Daten sind. Die werden einfach nicht zur Verfügung gestellt, weil hier auch Daten von kommerziellen Anbietern dabei sind und die das unter ganz anderen Lizenzen zur Verfügung stellen. Aber ist das nicht genau das, was jetzt mit der Datenstrategie der Bundesregierung geändert werden soll? Das heißt, wenn ein kommerzieller Anbieter seine Daten mit in diesen großen Datentopf reinwirft, dass er die auch nutzbar machen muss? Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil genau der Punkt ein bisschen knapp ist, sozusagen in der Strategie. Es gibt da einen Absatz zum Thema Textanalysen und Data Mining, dass man das jetzt einfacher machen möchte und dass man da die urheberrechtlichen Regelungen für schaffen möchte. Das ist aber so ein Punkt, wo man jetzt auch schon eigentlich weiß, sie haben ja das Gegenteil von dem reingeschrieben, was sie gemacht haben. Ja, also die Umsetzung der DSM-Richtlinie, also der Urheberrechtsreform in der EU, die jetzt umgesetzt werden soll in ein deutsches Gesetz, da hat man ja sowas drin wie Leistungsschutzrecht für Überschriften, ja, wo man jetzt sagt, okay, so und so viele Zeichen sind in Ordnung oder ähnliches. Also da, wo sie gesagt haben, sie werden die Hürden reduzieren, muss man tatsächlich sagen, dass in den Vorschlägen, die sie jetzt rausgebracht haben, schaffen sie ja neue Hürden. Ja, also da ist ein bisschen viel Sugarcoating dabei und ein bisschen viel PR. Eine sachliche Darstellung in der Datenstrategie finde ich das nicht. Also gerade in dem Bereich, wo man sozusagen die meisten Hürden hat, im Bereich IP-Rechte, ja, also Geschäftsgeheimnisse, Urheberrecht, hat man jetzt nicht dargelegt, wie man jetzt die Hürden wirklich reduzieren möchte, sondern in dem neuen veröffentlichten Referentenentwurf sehe ich nur mehr Hürden drin als vorher. Zum Thema Urheberrecht. Wenn eine Behörde Daten produziert, und das machen die ja en masse, und diese Daten zur Verfügung stellt, müssten doch diese Daten eigentlich immer unter einer offenen Lizenz stehen, weil die Daten sind schon von allen bezahlt, weil die Verwaltung ist ja öffentlich. Und ich sehe hier die Schöpfungshöhe eher bei der Aggregation der Daten oder bei der Auswertung oder Anzeige der Daten. Wie seht ihr das? Wir haben ja sozusagen hier die öffentlichen Daten, die ja auch Open Data sein sollen nach dem Open Data Gesetz, was ja jetzt auch sozusagen mit einem neuen Entwurf novelliert werden soll. Gleichzeitig richtet sich ja auch hier die Datenstrategie auch an private Datenquellen. Und da hat man natürlich auch immer noch mit dem Datenbank-Urheberrecht und Leistungsschutzrechten zu kämpfen. Sodass halt jedes Mal, wenn man Daten nutzen möchte oder zusammenführen möchte, man natürlich auch die verschiedenen Lizenzen einhalten muss. Und das Thema Lizenzen ist in der Strategie nahezu nicht vorhanden. Das heißt, eine Standardisierung, eine einfache Nutzbarmachung von Datensätzen ist halt dann immer noch schwierig, wenn ich erstmal zig Seiten an Text durchlesen muss, um rauszufinden, für was ich jetzt die Daten benutzen kann und welche Quellenangaben ich machen muss und welche Beschränkungen vielleicht auch auf den Daten liegen. Ja, und ich glaube, das wird eine Anforderung an diese Datentreuhänder sein, das eben so zu lösen, dass es klar ist, also welche Daten für was genutzt werden, gerade so in den kritischen Bereichen, also wo wir von pseudonymisierten Daten sprechen, weil mit offenen Daten kann man ja bedingt, also nicht alle Use Cases lassen sich damit abbilden, ne? Also wenn man sozusagen individualisierte Use Cases machen möchte für Nutzer, ohne eben dort personenbezogene Daten in direkter Weise zu verarbeiten, eben pseudonymisierte Daten, dann wird es dort eben die Frage sein, wie das abgebildet ist, dass das auch gut funktioniert. Und ich habe, da ist also sozusagen ist nur angedeutet, ne? Also da steht ja auch sowas wie, das ist zu prüfen. Also so ganz durchgedacht ist das natürlich noch nicht, weil man da auch, glaube ich, erstmal ein neues Terrain betritt. Ja, ich finde auch, wenn man dazu zwischen den Zeilen liest, ist ja sehr viel davon gesprochen, dass man diese Daten nutzbar machen möchte. Und natürlich ist es Open Data, ist frei nutzbar, kann jeder kopieren, kann jeder anwenden. Aber mit sozusagen das Ziel ist ja auch im Bereich Gesundheitsdaten und so weiter. Da möchte man ja eigentlich persönliche, personenbezogene Daten nutzen. Und da hat man jetzt angeführt, okay, man möchte Daten depersonalisieren, man möchte mit Daten verantwortungsvoll umgehen, man möchte einen Datentreuhänder haben. Und da ist ja immer die Frage, wer ist da eigentlich verantwortlich und wessen Interessen müssen berücksichtigt werden? Das klingt halt immer so, als wenn quasi der Bürger die passive Person ist, dessen Daten verarbeitet werden sollen. Und jetzt macht man eine Strategie, damit Wirtschaft und Wissenschaft auf die Daten nutzen können. Ja, sie haben sich immer betont, Datenschutz ist wichtig und soll einfacher werden. Aber im Endeffekt geht es ja darum, dass sie jetzt hier nicht über die offenen Daten reden wollen, sondern sie reden ja vor allen Dingen über die Daten, die zum einen personenbezogen sind oder Daten, die bei Privaten liegen. Und da finde ich diese Vorschläge, okay, wir haben geforscht, wie man Daten anonym machen kann. Das ist ja sozusagen ein offenes Problem, oder nicht gelöstes Problem, dass man nicht einfach einen Datensatz mit einer Software anonymisieren kann, dann ist gut. Ja, einfach Name, Vorname streichen, ist halt keine funktionierende Methode. Es ist halt kompliziert. Und jetzt wirft man natürlich mit dieser Strategie auch sehr viel Geld auf diese Probleme. Das heißt, es gibt sehr viele Akteure, die sich jetzt darüber freuen, dass sie gefördert werden. Aber der zielgerichtete Output, dass da auch was rauskommt, was man anschließend sinnvoll nutzen kann, sehe ich halt bei diesem Ziel nicht. Also dass man sagt, okay, ich habe jetzt eine Software, um Daten zu depersonalisieren. Also wenn ich mir die Datensätze so angucke, die ich so sehe mit personenbezogenen Daten, dann kann man nicht einfach mal 2, 3 Datenfelder streichen, dann ist gut. Da muss man halt tiefer reingehen und das braucht halt Wissen und Kompetenz und nicht einfach ein Forschungsprojekt vom BMJV. Wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, depersonalisieren. Das ist ja ein Wort, was hier quasi neu eingeführt wird. Bisher haben wir ja immer von anonymen oder pseudonymen Daten gesprochen. Ist das irgendwie vergleichbar oder ein Zwischending zwischen beiden? Weil depersonalisieren heißt ja nicht zwingend, dass das Ganze dann anonym ist. Das ist eine gute Frage, die man an die Autoren stellen sollte. Das finde ich auch sozusagen schwierig, wenn man hier neue Worte einführt, ohne sie ausreichend zu beschreiben. Von daher ist das sozusagen ein bisschen Marketing, ne? Neue Wörter prägen und sozusagen positive Stories erzählen, aber sozusagen an dem eigentlichen Problem vorbeisprechen. Vielleicht ich habe Vermutung wäre, dass damit einfach sozusagen Pseudonymisierung und Anonymisierung gemeint ist. Also ich glaube, dass es halt direkter Personenbezug liegt halt, ne? Name, Vorname, Adresse, das ist halt direkter Personenbezug. Pseudonymisierung heißt ja erstmal, muss nicht zwingend heißen, dass ich dann auf die Person schließen kann, ne? Aber ohne dass ich das jetzt direkt verstanden hätte, könnte ich mir vorstellen, dass es in die Richtung andeutet. Genau, dass man sozusagen nicht mit unverhältnismäßigem Aufwand quasi noch an die Daten rankommt. Also dass man sagt, okay, die Daten sind anonym oder nicht personenbezogen, solange nicht jemand unverhältnismäßig viel Aufwand betreibt, um sie noch wieder zu de-anonymisieren. Und ich weiß nicht, da ist natürlich die Frage, ob das dann quasi die Schutzhöhe ist, die man anstrebt, oder ob man wirklich nicht bei bestimmten Daten sagen möchte, okay, eine Anonymisierung sollte man da ausschließen, ja. Das fand ich auch bei dem Thema OTT so ein Punkt. Sie haben reingeschrieben, dass sie in dem Bereich Telekommunikation jetzt auch nochmal Regelungen treffen möchten. Mit der neuen Reform der EU zum Thema European Communication Code hätte man ja jetzt für die ganzen Over-the-Top-Dienste, also Messenger-Dienste, ein Telekommunikationsgeheimnis. Was ja was anderes ist als Datenschutz, ne? Also ein Telefongespräch darf man nicht abhören, darf man nicht auswerten. Die Telekom darf nicht sozusagen auswerten, welche Gespräche geführt werden, über welche Worte und welche Themen. Und da möchte man jetzt in dem neuen Bereich Daten nutzbar machen. Und ich frage mich da, was genau möchten Sie da nutzbar machen? Möchten Sie jetzt, dass dann WhatsApp die Möglichkeit hat, wieder Chats auszuwerten oder dass Telefongespräche, die per VoIP passieren, ausgewertet werden dürfen. Also ich finde es in manchen Bereichen schwierig, da überhaupt eine Datennutzung anzustreben. Ich finde bestimmte Bereiche wie TK-Dienste, da braucht kein Dritter meine Daten, sondern das ist vielleicht was zwischen den beiden Personen, die kommunizieren, oder wenn ich beim Arzt bin, dann sind die Daten zwischen mir und meinem Arzt, aber ob da jetzt ein drittes Unternehmen noch sozusagen Profit machen will mit meinen Daten, finde ich schwierig. Also diese Zielsetzung, Daten nutzbar zu machen, finde ich auch nicht an allen Stellen unterstützenswert, sondern vielleicht gibt es ja auch viele Bereiche, wo man sagen könnte, okay, wir müssen diese Daten gar nicht mit Dritten teilen. Und da ist sozusagen diese Gesamtrichtung der Strategie, finde ich da problematisch. Gibt es denn irgendwo den Hinweis, welche Daten überhaupt hier geteilt oder gesammelt werden sollen? Man findet in den Maßnahmenpunkten öfter mal so Hinweise, zum Beispiel bei dem TTDSG, also diesem neuen Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz. Wenn Sie da jetzt Datennutzung ermöglichen wollen, ist es ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was die EU damit gewollt hatte. Sie wollte ja eigentlich den erweiterten TK, TK-Geheimnis, auch auf Over-the-Top-Dienste ausdehnen. Und wenn Sie jetzt hier mehr Rechtssicherheit für Datennutzung fordern, dann muss man gespannt sein, was da quasi an Vorschlägen kommt. Jetzt haben wir hier in dem Papier schon ein paar Ministerien auch Projekte angekündigt. Ist euch da was aufgefallen, was man vielleicht besonders hervorheben sollte? Ich scroll gerade mal sozusagen in meiner Liste. Es gibt da eine ganze Reihe von Projekten, die bemerkenswert sind. Also was ich auch sehr schön fand, war diese Open-Source-Stelle im BMI, die dann für digitale Souveränität zuständig sein soll. Oder die Projekte zum Einwilligungsmanagement im Bereich Datenschutz, dass man als Verbraucher kontrollieren können soll, welche Einwilligungen habe ich gegeben und wie kann man die möglichst effizient von einem KMU zum nächsten schieben. Da brauchst du natürlich noch eine Infrastruktur. Ja? Also wir hatten ja zum Beispiel auch mit der DSGVO diesen Artikel 20, die Datenübertragbarkeit, eingeführt. Und natürlich wäre es schön, wenn ich eine einfache Möglichkeit hätte, meine Daten von einem Unternehmen zum nächsten zu teilen und die Daten einfach dann weiter wandern können, damit auch die Nutzbarmachung einfacher wird. Also da brauchst du an vielen Stellen natürlich noch Support und technische Lösungen. Da ist eine Vernetzung ja auch nicht wirklich schlecht. Also da muss man aber gucken, dass das quasi mit dem Grundsatz passiert, dass das freiwillig passiert oder auf einer Einwilligungsbasis, dass ich das als Betroffener auch möchte und nicht einfach das Dritte aufgrund von gesetzlichen Erlaubnissen meine Daten abgreifen dürfen. Finde ich auch eine Art von Souveränität, ne? Also das ist natürlich ein großes Kapitel gewesen, digitale Souveränität. Man muss natürlich auch fragen, wessen Souveränität eigentlich? Ja? Die des Verbrauchers oder die der Unternehmen oder die des Staates? Das ist da öfter mal durcheinander geworfen, finde ich. Und da muss man natürlich irgendwie klarer werden, finde ich. Was ich spannend fand, waren eigentlich zwei Projekte oder zwei Maßnahmen. Das sind eher Maßnahmen, würde ich sagen. Das liegt beide, würde ich gerne auch mal in dieser Runde diskutieren. Das eine wäre der sogenannte Chief Data Scientist im Kanzleramt und allen Bundesministerien. In Deutsch quasi der oder die Datennutzungsbeauftragte. Und da bei mir immer so ein bisschen die Frage gewesen, was stehen jetzt sozusagen Datennutzungsbeauftragte und Datenschutzbeauftragte jetzt sich gegenüber in den Interessen? Beim Datenschutzbeauftragten weiß man relativ klar, ne, auf welcher Verordnung das beruht. Und da gibt es eine ganz andere, sozusagen, vielleicht auch eine Interessenlage, die da quer steht. Das ist das Erste, was mir so in den Sinn gekommen ist. Und das andere ist die Einrichtung von Datenlaboren. Das ist natürlich auch spannend, weil das ist immer bei uns auch ein Thema gewesen, dass man, wenn man neue Produkte entwickeln will, natürlich nicht jetzt alles erahnen kann. Viele Daten sind nicht offen. Einiges kann auch nicht offen sein, ne? Wenn wir gerade irgendwie jetzt so Zoll oder Steuer oder andere Dinge nehmen, die werden nicht veröffentlicht werden, nicht in der Form. Wie man da quasi in so Laboren vertrauensvoll zusammenarbeiten kann und Produkte vielleicht auch co-kreieren kann mit der Bundesverwaltung. Ja, Datenlabore finde ich auch ziemlich interessant, wobei hier nicht wirklich ausgeführt ist, was Sie sich darunter vorstellen. Das ist richtig. Das versteht, es ist in Planung, also mit hier Auswärtiges Amt, BMI, BMBF, BMU, BK, Bundeskanzleramt, aber Tatsächlich ist nicht klar. Also gibt es eine Infrastruktur, die besonders sicher ist? Wird man da zertifiziert, dass man Datenlaborpartner werden kann? Genau, welche Datensätze wird es dort geben? Werden dort die echten sozusagen spannenden Dinge ausgepackt? Oder sind es dann halt eben nur Feigenblätter? Das sind also die Fragen, die bei mir noch offen stehen. Also ich finde, ne, also Labore ist immer so ein weiches Wording. Ich ziehe da mal gerne den Vergleich zu den Open Government Laboren des BMI, die ja jetzt auch mal so ein Erfolgsprojekt für sich sind. Wer damit vertraut ist, weiß vielleicht, wie gut das gelaufen ist. Von daher bin ich bei solchen Ankündigungen mal ein bisschen vorsichtig. Ein Chief Data Scientist ist natürlich auch erstmal sozusagen eine Einrichtung, die dann Interessen vertreten soll innerhalb der Verwaltung. Ja, also sozusagen der natürliche Gegenspieler eines Datenschutzbeauftragten, weil wenn man Daten sozusagen nicht nutzen möchte, hat der Datenschutzbeauftragte das relativ einfach. Er kann einfach sozusagen empfehlen, es nicht rauszugeben und dann ist gut. Daten nutzbar zu machen, ist dann tatsächlich in der Verwaltung schwieriger. Ne? Also so eine Enabling-Rolle, die sich dafür einsetzt, dass Daten freier werden, das ist natürlich schwieriger. Also das hat, ich würde dann einen Vergleich ziehen zu der Open-NRW-Geschäftsstelle, die sich öfter mal dafür eingesetzt hat, dass Daten Open Data werden und quasi als Ansprechpartner der Verwaltung gedient hat. Die war am Anfang angesiedelt in der Staatskanzlei und hatte damit auch quasi den Vorteil, weit oben angesiedelt gewesen zu sein und deswegen auch innerhalb der Verwaltung einen guten Ruf hatte und auch sozusagen als Autorität wahrgenommen werden konnte. Das heißt, prinzipiell finde ich so einen Datennutzungsbeauftragten gar nicht verkehrt, weil es ja oft Daten gibt, die man freigeben könnte, die aber sozusagen mit fadenscheinigen Erklärungen dann doch zurückgehalten werden. Ob man jetzt Urheberrecht irgendwie anführt oder Geschäftsgeheimnisse oder Personenbezug. Ein schönes Beispiel finde ich immer noch die Datenbanken der Landtage und des Bundestages. Die haben nämlich ihren gesamten Datenbestand online mit den ganzen Dokumenten. Und diese Dokumente sind verschlagwortet. Also ne, so Thema Umwelt, Thema Innenpolitik, Thema Polizei. Und für die Schlagworte machen sie Urheberrecht geltend. Und deswegen sind diese Daten nicht frei verfügbar. Und da wünsche ich mir manchmal auch so einen Datennutzungsbeauftragten. Ja gut, das ist ja dann wieder die Schöpfungshöhe. Das heißt, hat sich einer das Dokument angeschaut und hat das entsprechend verschlagwortet. Ja, aber sozusagen, wenn der Staat Urheberrechte geltend macht an Daten, die Beamten in ihrer Arbeitszeit erstellt haben, um sie dann nicht freizugeben, das finde ich immer ein bisschen schwierig, das Thema Open Data. Hochspannend, dann ist es noch nicht mal, Open Data ist sozusagen eigentlich eine Stufe höher. Wir haben immer das Gefühl gehabt, zumindest, dass die selbst untereinander in den Ressorts, also ich meine auch mit Abteilungen innerhalb einer Verwaltungseinheit, dass Daten da aus Datenschutz, vermeintlichen sozusagen Datenschutzgründen nicht miteinander geteilt werden oder nicht in die Analyse kommen, gerade wenn auch Zivilgesellschaft im Auftrag oder privatwirtschaftliche Firmen im Auftrag das machen würden, also noch nicht mal, um das zu veröffentlichen, sondern intern zu nutzen. Selbst dort, also kann ich mir gut vorstellen, dass so ein Datennutzungsbeauftragter helfen kann. Aber ich kann mir halt noch nicht vorstellen, mit welcher Kompetenz diese Funktion ausgestattet ist. Also ich weiß ja, dass beim Schutzbeauftragten, das ist ja relativ klar, was da passiert, dann werden dann eben Gutachten erstellt. Und das könnte dann halt im Fall einer Klage natürlich rechtliche Konsequenzen haben. Wie ist es dann halt im umgekehrten Fall? Da gibt es ja dann keine Durchsetzung. Da gibt es dann Gutachten quasi für die Datennutzung. Naja, also man könnte sagen, es ist quasi ein Informationsfreiheitsbeauftragter. Ja, also wenn man auch den BFDI, der ja auch beide Rollen hat. Und natürlich kann man mit einer die Stellen dabei beraten, Begründungen zu finden für die Stellen, die Daten freigeben wollen, damit sie es halt auch gegenüber den Datenschutzstellen oder dem Personalrat verargumentieren können. Also gerade sozusagen der Vorteil von Open Data wäre ja auch gewesen, dass dann auch verschiedene Verwaltungsstellen auf Daten zugreifen können, also Dinge, die man hier mit dem Datenraum Verwaltung schaffen möchte. Weil natürlich aktuell öfter mal ein Excel benutzt wird, was 5 Jahre alt ist, was man aber schon auf dem Desktop hat. Ne, weil es einfach zu aufwendig wäre, eine andere Behörde anzufragen, ob sie nicht mal einen neuen Datensatz haben. Von daher sind da viele gute Ideen drin, aber mir fehlt da quasi der Offenheitsaspekt da drin. Da ist wenig zum Thema Open Data drin und dass es auch sozusagen für die Zivilgesellschaft nutzbar ist, sondern das hat so ein wirtschaftlichen Verwertungsfokus. Datenökonomie ist da auch quasi das Thema. Wo seht ihr denn dann den Unterschied hier zwischen dem Chief Data Scientist und dem Chief Data Officer? Ist es vielleicht das Gleiche? Kategorisch nicht. Also Data Scientist ist in der Definition, zumindest bei uns im Team, jemand, der Modelle baut und quasi die, also es ist die Anwenderin, der Anwender, ne? Da werden Modelle gebaut, die werden umgesetzt von der Integration bis hin zum Algorithmus und dann eben zum Endprodukt. Chief Data Officer kommt wahrscheinlich dem Datennutzungsbeauftragten eher näher als Chief Data Scientist. Ich finde doch, das ist ein Scientist, finde ich auch, würde ich eher Richtung Statistikstellen vermuten, ja. Also Leute, die quasi abgetrennt sind von der eigentlichen Kernverwaltung, die vielleicht auch einen besonderen Datenschutz an den Rohdaten haben, die quasi experimentieren können und sozusagen gucken können, was kann ich aus den Daten an Wissen rausziehen, um sie dann nutzbar zu machen. Während der Chief Data Officer natürlich viel Operatives hat, ne? Also Data Governance ist so das Thema. Wie kann ich quasi innerhalb der Verwaltung Daten strukturieren, Regelungen treffen, Zugriffsregelungen etc. Da ist ein Scientist mit dem wissenschaftlichen Anspruch, glaube ich, eher in so einer Statistikstelle, in Anführungszeichen Data Science Stelle, besser aufgehoben, wo man natürlich auch sozusagen neue Verfahren, KI-Verfahren testen, ausprobieren kann. Eigentlich Dinge, die man im klassischen Verwaltungshandeln ja nicht macht. Das heißt, nach eurer Definition ist der Chief Data Officer derjenige, der so viele Daten wie möglich organisiert und bereitstellt, die dann der Chief Data Scientist dann entsprechend auswerten und schlau verwenden kann. Kann man das so sagen? Nee, ich finde so ein Data Officer ist eher so eine Art Mischung zwischen IT-Leiter und IT-Sicherheitsbeauftragten, der quasi für die Daten zuständig ist, fürs Management der Daten, dass man guckt, dass man irgendwie den Datenschutz anwendet, dass die Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden, dass die Zugriffsregelungen passen, dass die Daten korrekt sind und aktuell sind, dass sie gepflegt werden, dass die Qualität passt, dass er vielleicht guckt, wo kann man mehr Daten generieren durch bestimmte Sensorik oder durch bessere Auswertung. Also die Datifizierung der Geschäftsprozesse zum Beispiel anstrebt. Während der Scientist vielleicht eher auf den Modellen arbeitet und sozusagen die Daten nutzbar macht. Also der eine muss sie organisieren und der andere kann an den Modellen forschen. Ja, und auch natürlich die rechtlichen Grundlagen schafft, wie vorhin ja diskutiert, ne? Also mal sozusagen die Nutzung auch organisational verankert, während die anderen eben tatsächlich die Anwender sind. Jetzt habe ich hier gerade noch ein Projekt gefunden, das heißt Datencockpit. Das ist, ich habe die letzte Folge gegenüber die Registermodernisierung, da kam auch das Datencockpit mit zum Ausdruck. Warum taucht das jetzt hier wieder mit auf? Also das Datencockpit soll ja eigentlich nur darstellen, dass die Daten, die ein Bürger Behörden gibt, dass er genau nachvollziehen kann in seinem Cockpit, wem er die Daten gegeben hat oder wer sie jetzt gerade bearbeitet hat. Ganz speziell auch mit der Steuer-ID verbunden, welche Daten da weitergegeben wird. Das Datencockpit ist ja hier so ein OZG-Projekt, wo man ja die Datenweitergabe, Nachweise organisieren möchte. Also für Anträge, die ich eingereicht habe, soll ich dann quasi sehen können, welche Behörden da beteiligt gewesen sind, um meine Nachweise zu organisieren. Es ist aber nicht vorgesehen, dass ich reingucken kann in meine Daten, dass ich sehen kann, was habe ich eigentlich eingereicht an Anträgen oder sozusagen, welche Nachweise wurden meinem Antrag hinzugefügt oder auch nicht, welche Behörden greifen gerade auf meine Daten zu und verarbeiten sie zu weiteren Zwecken. Also es ist keine Kontrolle der Datenverarbeitung, sondern es ist bloß ein punktueller Einsichtspunkt im Bereich OZG-Portal. Also es hat keinen globalen Anspruch an der Stelle. Da sind viele Ausnahmen und Sternchen, wo man halt hier dieses OZG-Projekt ein bisschen schön dargestellt hat. Also ich glaube, das ist halt Standard in anderen schon fortgeschritteneren Verwaltungen jetzt außerhalb Deutschlands ist, dass man halt einfach so eine Art Log sieht von dem, was, ne, wenn Anfragen gestellt wurden, Melderegisterabfrage gemacht wurde, dass man halt einfach sieht, dass das gemacht wurde. Und ob da jetzt sozusagen steht, dass dieser Sachbearbeiter, diese Sachbearbeiterin gemacht hat, eher nicht, aber wahrscheinlich irgendein Beispiel, eine Bundesbehörde greift auf einen, macht einen Abzug aus dem lokalen Melderegister, dass man das einfach mal sieht. Ja, das ist leider explizit ausgenommen. Also alles, was nicht über Online-Anträge geht, landet nicht im Datencockpit. Also wenn sich Behörden untereinander Daten über mich austauschen, das wird da nicht abgebildet. Das ist leider schade. Da kann man ein bisschen Werbung für die letzte Folge vom eGov-Podcast, wo ja über das Thema RegModG gesprochen worden ist, wo das Thema auch erklärt worden ist zum Thema Datencockpit. Genau. Also mir ist bloß gerade aufgefallen, weil es auch hier wieder als Projekt auftaucht, aber eigentlich mit dem überhaupt gar nichts zu tun hat. Weil wir sprechen ja hier in dieser Datenstrategie von einer Datenstrategie und nicht von einem Datencockpit. Das hat nur den Namen Daten, also das steht halt im Namen mit drin. Ansonsten hat das eigentlich damit gar nichts zu tun, in meinen Augen. Naja, es ist ja sozusagen so eine Akzeptanzmaßnahme, dass man quasi das Vertrauen der Bürger in die Verarbeitung stärken möchte. Weil wenn ich quasi verbraucherfreundliche Lösungen anbiete, dann habe ich ja auch vielleicht mehr Vertrauen in das Ergebnis der Datenverarbeitung. Aber ist halt hier ein reines Verwaltungsthema an der Stelle und nicht eins, was sozusagen die Datenverarbeitung zwischen der Wirtschaft oder der Wissenschaft organisieren würde. Genau, also es sind schon ein paar interessante Themen hier mit dabei in den Projekten. Kooperation mit deutschen Nationalbibliothek, also auch Forschungsregister, Wissenschaftsregister und sowas offen zu machen. Aber so der ganz große Wurf ist in meinen Augen hier noch nicht dabei. Das spannende Thema wird sein, und deswegen meinte ich auch eingangs, ne, wenn Maßnahmen auflisten, reicht halt erstmal nicht. Der Rahmen ist auch klar, aber es fehlt so die Ebene dazwischen. Ne? Also ich glaube, Markus hat es ja auch gesagt, was ist denn jetzt die Dateninfrastruktur des Bundes, die dann verhindert, dass die 17 Register, die aufgelistet sind, wieder Insellösungen sind. Ne? Dass die Pools tatsächlich entstehen und mit welchem betreiben wir es selbst, geben wir es raus. Dass man da also ich finde gerade beim Thema Verwaltungsdaten, da müsste so sozusagen die Umsetzungsperspektive schon nochmal stärker gegeben sein, weil ich aus Erfahrung einfach weiß, dass sonst Fahrtabhängigkeit, sozusagen Gesetzmäßigkeit, es wird einfach weiterlaufen in Inseln, dann halt in der möglichen Bundescloud-Infrastruktur. Aber da muss man schon richtig intervenieren, glaube ich, und diese Infrastruktur auch angehen und denken und auch in der Strategie verankern. Weil Strategie heißt ja auch, ich muss sie umsetzen können. Und da muss auch eine Zeitperspektive drauf sein und natürlich auch eine Haushaltsperspektive. Das heißt, wie viel Mittel werden wir bereitstellen, um das auch umzusetzen? Das stimmt. Habt ihr zu den technischen Daten, zur Technik was gefunden? Also wie diese Daten aussehen sollen? Ob es da irgendwelche Standards geben soll? Da ist natürlich ganz viel beschrieben vorne in dem Bereich Gaia-X, was ja quasi sozusagen Container-Cloud-System werden soll, was dann aber auch sozusagen hierarchisch organisiert worden ist über die ASBL. Also wieder so ein Inselprojekt. Ja, das ist jetzt nichts, was irgendwie offen wäre, also klar, der Source Code soll irgendwann frei verfügbar sein, aber die Organisation, die Struktur ist natürlich wieder so ein Gatekeeper-Modell. Und das ist natürlich schwierig an der Stelle, weil man das angeht wie alle erfolgreichen eGov-Projekte wie die E-Mail oder andere, dass wenn man anfängt, sozusagen Vertrauen von außen vom Staat an ein Unternehmen rauszugeben, das dann vielleicht nicht das ist, was sozusagen der Markt akzeptiert oder was die Bürger akzeptieren. Das ist halt auch nicht sozusagen einfach mal als NGO oder als Zivilgesellschaft aufsetzbar, wenn man da quasi erstmal Anträge stellen muss, sich zertifizieren lassen muss und ganz viel Aufwand hat. Dann ist das natürlich doch was quasi wieder größeren KMUs oder Unternehmen zugutekommt. Und sozusagen den einzelnen Data Scientist, der zu Hause ein paar Open Data Projekte machen möchte oder mal sozusagen auf Daten zugreifen möchte, doch eher ausbotet. Ja, also wenn man dann irgendwie Akkreditierungsprozesse hat für dieses Gaia-X-Projekt, dann schließt man natürlich auch viele Leute aus. Und ich, es würde mich dann wundern, wenn große Unternehmen mit großen Rechtsabteilungen wie Google oder andere es dann nicht schaffen würden, sich dafür zertifizieren zu lassen. Ja gut, wenn sich Google einmal hat zertifizieren lassen für den Zugriff auf alle Daten, dann braucht man uns eh keine Gedanken mehr machen, wie diese Daten genutzt werden. Ich meine, sie können ja immer sozusagen argumentieren, dass sie sicher und vertrauensvoll damit umgehen und ein bisschen Compliance-Aufwand machen können. Sie haben ja Geld und Ressourcen, das umzusetzen. Das wird vielleicht für, weiß ich nicht, ein kleines Open-Data-Projekt aus 3-4 Aktivisten vielleicht nicht so gut schaffen. Also da finde ich halt diese Insellösung, die man da baut, schwierig. Das ist halt so ein klassisches ministerielles Projekt, wo man Vertrauen von außen und von oben vorgeben möchte, also eine Top-Down-Struktur. Und im Internet funktioniert ja vieles eigentlich dadurch, dass man das, dass man Dinge adaptieren kann, dass man Dinge forken kann, dass man sozusagen ohne eine Genehmigung von wem anders erstmal anfangen kann. Und da finde ich halt eigentlich diese Open-Data-Strategie wichtiger, als sagen, Datenräume zu schaffen mit mehr oder weniger abgegrenzten Datenräumen. Ja, die Open-Data-Strategie, da ist ja ein aktueller Referentenentwurf rausgekommen die Woche, glaube ich. Der Tagesspiegel hat darüber geschrieben. Ich habe jetzt den Referentenentwurf noch nicht gelesen. Da ist ja auch ein bisschen was geändert worden. Also das BMI geht ja hier relativ forsch voran, was Open Data angeht in Deutschland. Ja. Gut, es gibt noch ein paar Punkte, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Das ist auch dieses Thema High-Performance-Computing, HPC, wo sie jetzt gesagt haben, okay, wir wollen wieder Forschung stärken, neue Supercomputer bauen, etc. Das sind natürlich alles schöne, sinnvolle Projekte, wo man Geld für ausgeben kann. Es fiel dann aber auch wieder auf, da ist so ein Quellenverweis drin auf die Top 500, wo der Quellennachweis aus August 2020 kommt. Und dann wird geschrieben, Deutschland hat keinen Supercomputer in den Top 10 in der Welt. Jülich ist mit ihrem Supercomputer auf Platz 7. Das ist aber, glaube ich, erst in dem Datenstand ab November 2020 drin. Das heißt, die Datenstrategie, die im Januar vorgestellt worden ist, hat schon wieder falsche Sätze, weil die Quellen nicht geupdatet worden sind. Ne? Also da sieht man auch wieder, wie die Verwaltung an so einem Dokument arbeitet, wie die Ressorts ihre einzelnen Maßnahmen zusammentragen und der Inhalt bei Beschlussfassung schon wieder veraltet ist. Also da ist auch sozusagen klassisches Beispiel dafür, dass Datenmanagement innerhalb der Verwaltung auch noch nicht gut funktioniert. Ja, aber letztendlich geht es ja dann in Richtung digitale Gesetzgebung. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, dem will ich mir auch nochmal annehmen, weil mit genau so einem Tool, wie sie da jetzt gerade entwickeln, wäre ja so eine Datenstrategie mit Zuarbeit durch viele, wäre ja auch das möglich gewesen zu erstellen. Ja, es wäre so ein klassisches Ministerien oder Ressorts melden ihre einzelnen Maßnahmen nach oben. Ne? Also ein klassisches Top-Down-Modell in der Kommunikation, was natürlich auch dann entsprechende Zeitabläufe mit sich bringt. Genau, du hast gesagt, wir haben noch was vergessen. Oder war es das, was du gemeint hast mit dem HPC? Das war es gut. Also im Bereich HPC, im Bereich Wissenschaft, da hat man ja auch mit den Forschungsnetzwerken sozusagen noch Punkte reingeschrieben, die eigentlich auch hilfreich sind, wo man sozusagen Wissenschaft fördert und ihnen die Möglichkeit geben möchte, mehr mit Daten umzugehen. Wenn man sieht, wie, weiß ich nicht, Studierende, die eine Bachelorarbeit oder Masterarbeit schreiben, mit Daten umgehen müssen und welche Aufwände sie dafür treiben müssen, ist das schon erschreckend. Deswegen ist das auch ein Feld, wo man was machen muss. Also gerade in dem Bereich sind sozusagen Ressourcen, Tools, Werkzeuge und Plattformen wirklich notwendig, damit halt nicht der einzelne verantwortliche Student sozusagen für die gesamte Bereitstellung und Weiterverarbeitung der Daten haften und Dokumente erstellen muss. Was ist jetzt unser Fazit für diese Datenstrategie? Faruk, magst du vielleicht dazu was sagen? Ja, also ich finde, es ist erstmal ein wichtiger Schritt nach vorne von der Bundesregierung, das überhaupt anzugehen, weil das jetzt erstmal gar kein Thema war. Und ich finde, also um einfach das Positive hervorzuheben, ich finde gut die Breite an Dingen, die dort erläutert ist. Ich finde richtig, dass die technischen Themen sind angerissen, nicht ausgeführt, aber zumindest sind sie angerissen. Ich finde oft, dass die Bestandsaufnahmen gut sind. Also wenn ich mir den Verwaltungsteil anschaue, da wird relativ klar gesagt, dass man selbst eigentlich nicht den Überblick hat, welche Behörde erhebt eigentlich was. Also es gibt nichts sozusagen, was ist zentral, zumindest wie man das steuern könnte. Und dann kommt natürlich noch das ganze Thema Kompetenz, darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, aber das spielt bei uns auch eine große Rolle. Also das wieder aus Behördenperspektive, wie nutze ich eigentlich Daten korrekt? Data Literacy, also das Lesen von Daten, das Interpretieren von Daten. Man muss ja nicht immer nur Produkte bauen, sondern es gibt ja auch die Datenprodukte konsumieren. Ob die jetzt durch die Zivilgesellschaft erstellt wurden oder durch die Verwaltung selbst oder durch privatwirtschaftliche Akteure, sei mal jetzt dahingestellt. Was sozusagen ein bisschen fehlt, ist, das hatte ich schon vorhin gesagt, das Problem ist, dass natürlich dann wiederum das Ministerielle durchscheint, ne? Das ist eine Agglomeration von Maßnahmen. Und der rote Faden ist generisch, aber der ist sozusagen noch nicht in der Umsetzung drin. Also ich sehe noch nicht quasi, bis wann wird jetzt, wo ist jetzt die skalierbare Lösung für dieses Problem, dass es eben keinen Überblick gibt. Wo ist jetzt die skalierbare Lösung für das Thema, wie kriegen jetzt alle Leute eigentlich Zugang, die Zivilgesellschaft, die Wirtschaft, die Verwaltung selber? Und in welchem Zeitrahmen wollen wir das eigentlich, welche grundlegenden Projekte umsetzen? Das fehlt so ein bisschen. Und ich glaube, das wird jetzt spannend sein, was wie das jetzt koordiniert wird. Ob jetzt die einzelnen Ressorts ihre einzelnen Maßnahmen einfach durchziehen und dann muss man es später irgendwie zusammenbinden und dann haben wir leider wieder eine Insellösungssituation und Inselprojektsituation. Oder wird es hier jetzt in der neuen Legislaturperiode mit einem Digitalministerium auch eine klare Federführung geben? Und dann gibt es aber auch Durchsetzungskompetenz. Ja, das ist auch schön, das wollte ich auch gerade sagen, Digitalministerium. Aber ich glaube, da könnten wir noch mal 2 Stunden drüber sprechen. über Sinn und Widersinn eines Digitalministeriums. Aber das ist jetzt erstmal heute nicht das Thema. Markus, hast du noch was zusammenzufassen? Solche Texte sollte man ja am besten immer zweimal lesen. Einmal, um zu prüfen, welche Chancen und Möglichkeiten da drin sind, was da an guten Ideen vielleicht angerissen worden ist. Und zum Zweiten lese ich die Dinge ja auch immer nochmal, um zu gucken, was gibt's da so für Risiken, was sind so für Formulierungen drin, wo man sagt, okay, das passt nicht so ganz zusammen, welche Gefahren sind da quasi drin für Datenschutz, Bürgerrechte oder Ähnliches. Und ich sehe das Dokument sozusagen als großen PR-Coup, dass man mal zusammengesammelt hat, was hat man so an Datenprojekte in der Breite, hat man quasi Maßnahmen gesammelt über alle Ressorts. Aber ich sehe nicht, dass da eine Art von Koordinierung oder Steuerung dahinter steht. Das ist quasi einmal ein Bericht, der aber sozusagen einmal erstellt worden ist, wo keine nachhaltige Struktur hintersteht zur Steuerung und zur Strategiebildung. Also der Strategieaspekt ist mir ein bisschen kurz gekommen. Da würde ich mir halt wünschen, dass man sich da mehr Gedanken macht. Und zum anderen finde ich halt auch diese grundsätzliche Ausrichtung, die einen sehr wirtschaftlichen Fokus hat, schwierig, weil da halt Zivilgesellschaft und Wissenschaft ein bisschen kurz gekommen sind an der Stelle. Daher würde ich mir da mehr Commitment wünschen im Bereich Offenheit und weniger die rein wirtschaftliche Verwertbarkeit von Daten. Dass man da auch sozusagen die Souveränität des Einzelnen oder des Staates beschreibt, welche Ziele man erreichen möchte. Und Ziele und Prinzipien sind in der Strategie leider wenig vorhanden. Ja, also für mich liest sich das so ein bisschen wie, das hat man noch auf der Agenda für diese Legislatur, das schreiben wir noch zusammen und die nächste Legislatur macht sich dann im Detail dazu Gedanken. Es bietet sich natürlich jetzt auch an, das jetzt im Wahlkampf zu benutzen. Dafür ist es ja auch da. Und deswegen fand ich ja auch zum Beispiel diesen Punkt mit dem Urheberrecht ein bisschen schwierig, weil da wirklich sozusagen ja Behauptungen drin sind, wo man schon sagen kann, die sind faktisch einfach nicht richtig. Und das sozusagen als Verwaltung zu veröffentlichen, ist halt schwierig, weil ja auch eine Behörde daran gehalten ist, eigentlich sachlich und korrekt zu berichten. Und das ist so ein bisschen viel Wahlkampf und ein bisschen viel Werbung. Also der allererste Satz in dem Dokument heißt ja Chancen ergreifen, Daten zugänglich machen, nutzen und teilen. Das spiegelt sich nicht so wirklich wieder in dieser ganzen Strategie. Ja, das ist, glaube ich, schon drin. Also sie wollen schon Daten nutzbar machen. Das Ziel haben sie öfter formuliert. Über die Maßnahmen kann man sich da einzeln streiten. Aber auch sozusagen ja die Idee, Daten nutzbarer zu machen, zu verlinken, ein Linked-Data-Netzwerk aufzubauen, das ist ja auch nichts Schlimmes an der Stelle. Es wird halt dann nur schwierig, wenn man halt das nicht mit offenen Daten macht, sondern mit personenbezogenen Daten oder mit depersonalisierten Daten. Das Linked Web war ja auch eine lange Vision von Tim Berners-Lee, dass man natürlich auch sozusagen eine Datenstruktur machen möchte. Was hier zum Beispiel gar nicht erwähnt worden ist, sind die großen Datenprojekte der Zivilgesellschaft, wie zum Beispiel Wikidata von der Wikipedia, die ja sozusagen das größte zivilgesellschaftliche vernetzte Datenprojekt sind. Das wird hier nicht mit einem Wort erwähnt und das finde ich ein bisschen traurig. Okay. Haben wir noch was vergessen? Ich glaube ja. Also ich würde auch nochmal vielleicht ich glaube, das ist einfach ein klares Bekenntnis, Daten jetzt zu nutzen. So habe ich das gelesen. Mhm. Und genau, der strategische Aspekt ist wahrscheinlich noch ausbaufähig und jetzt ist halt wirklich die Frage, was in der nächsten Legislatur, weil die ist jetzt fast ist halt so gut wie vorbei, die Legislatur, was jetzt einfach damit passiert, wie das in die Umsetzung geht. Genau, dann hoffen wir auf das Beste. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr hier wart. Faruk, hat mich gefreut, dass du mal wieder dabei warst und ich hoffe, wir hören uns wieder. Für die Zuhörer habe ich jetzt am Ende noch ein kleines Liedchen. Das werde ich hier noch mit reinschneiden. Und ansonsten verabschiede ich mich ganz herzlich bei allen und wünsche euch weiter einen schönen Tag, schönen Abend und bis bald. There once was a national data strategy to skill up civil servants and fix legacy IT and business and society. It's not just for the nerds, all 30,000 words. Soon will the chief data officer come to all government data architecture replumb. But should the momentum be run around again, we'll go. Brexit's done, so the next question is what's going to happen to data protection? Adequate, inadequate, who knows how far they'll change GDPR. Soon will the chief data officer come to all government data architecture replumb. But should the momentum be run around again, we'll go. The strategy's delivered, it's no longer hypothetical, but questions remain like, will data use be ethical? Will it be successful in terms practical, political? Only the future knows. Soon will the chief data officer come to all government data architecture replumb. Let's try some optimism, let's see how it goes. Eine Produktion vom Podcast Funkhaus.